Ey. Ja, ja, schon klar, mir geht es so blendend. An mir klebt das Glück und ich brauch das Talent nicht. Ich hab mich verkauft an Commerz-Rap verpfändet. Bin feier voll auf Cokes, hab im Playboy Mansion. Hab alle meine Freunde verkauft für den Deal bei einem Major. Und nahm dafür einen Sack voller Geld mit. Jetzt ist meine Mucke nur noch seelenlose Scheiße, die mir andere Leute schreiben. Nur damit die Play stimmt. Früher war ich real in den Untergrundzeiten. Doch heute bin ich Mainstream und rappe mal dasselbe. Doch damals hätte ich auch all den Ab und Gut geklaut. Bist du barfuß, da stehst wie ein Hund in der Kälte. Jetzt sag mir noch mal, du kennst mich, obwohl mir dein Scheißgesicht noch immer fremd ist. Und diese Bastard-Fakten auf YouTube können dir nicht verraten, was ich für ein Mensch bin. Ich kenn dich nicht von jetzt, von gestern oder damals. Jetzt komm mir nicht mit Bruder, du kennst nicht mein Vater. Hättest du gute Kontakte gehabt, außer hören und sagen, wüsstest du, dass ich schon immer ein Soldat war. Würden deine Augen im Kopf funktionieren, wenn sie nicht so fixiert auf Beef oder Drama. Dann wüsstest du Opfer schon lang. Ich hab meine Freunde neben mir und das schon von dem allerersten Tag an. Der einzige Punkt, an dem ihr recht habt: ich hab mich verändert. Und das nicht wegen Geld oder Fame, sondern nur weil die Zeit und der Druck keine Menschen verändern. Ich hab Sachen gesehen, davon träumen eure Ponyhof-Leben. Filmreife Action wie in Hollywood-Szenen. Und weil die Leute ihr eigenes Leben hassen, bilden sie sich was drauf ein, meine Story zu erzählen. Doch du würdest kotzen, wenn du nur ein Funken mehr weißt. Nur ein Funken mehr als das, was deine müden Augen sehen. Aber glaub mir, es nimmt sich nur der raus, was zu sagen, der die Scheiße leider selber nicht versteht. Wärst du immer noch so straße, wie du mich gerne hättest, wenn die Leute, die du liebst, nur im Delirium den Trost finden. Wenn der beste Freund des Vaters für dich wie ein Onkel sich den Kopf wegballert mit der abgesägten Schrotflinte. Wärst du immer noch so gut drauf, wenn deine Kindheit zwar Geld und Verspielsachen hatte, doch dein Stiefvater Sternhagel voll dich wieder jede zweite Nacht auf Rausch komplett kaputt auf. Wärst du so real, wie wir alle anderen nicht sind, wenn du kämpfen kannst wie ein Ochse, doch dein Freund neben dir bei einem Streit leider trotzdem einen Stich kriegt. Wärst du wirklich so real, wie wir nicht sind, man nimm was du denkst und behalt es in deinem Scheißmund. Schluck es runter und mach dich nicht so wichtig, denn nur ein Tag meines Lebens würde dich komplett killen, also sei lieber froh, dass du nicht ich bin. Kleben am Licht, so wie Motten hängen fest wie kalter Rauch nach einer langen Nacht in deinen neuen Klamotten. Für dich ist ihre Wahrheit eine Lüge, für sie die Lüge, ihre Wahrheit aus einer anderen Perspektive. Wenn der Amoren jeder hat, doch so gern wird gelogen, was ich bin. Man ist nie alleine an der Spitze, aber einsam am Boden. Sie wären so gerne ein Teil von dir, so gerne ein Teil von dir. Sie werden sich groß und wollen nach oben, denn es ist einsam am Boden.